HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. In allen Religionen ist Musik ein Medium, um mit Gott, was immer das ist, Transzendenz der anderen Seite, dem anderen in Kontakt zu kommen. Nichts ist ohne Klang. 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 10. Dass es einfach Menschen erreicht und verändert und heil werden lässt. Und da darf man schon sagen, das seien heilige Klänge. Denn die Tonkunst ist gewiss das letzte Geheimnis des Glaubens, die Mystik, die durchaus offenbarte Religion. Ludwig Tieck. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 24. Gibt es heilige Klänge? Musik und Spiritualität von Volker Bernius. Es gibt heilige Klänge, und zwar immer dann, wenn eine Aussage vorliegt: Ich habe mit diesem Klang zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort eine religiöse Erfahrung gemacht. Dann ist für diese Person diese Musik in dem Moment ein heiliger Klang. Religion ist immer schon mit Musik verbunden gewesen als Bedeutungsgeber. Und so entwickelt sich dann in einer Gesellschaft etwas, was jeder als Erinnerungsbestände hat, auf die er zurückgreift, wenn er in so Situationen ist. So blickt Maria Spüchiger auf die uralte Verbindung von Musik und Religion. Jede religiöse Tradition und Kultur hat ihren musikalischen Ausdruck, denn Religion braucht den Klang. Es gibt sie nicht ohne Musik. Beide haben gleiche Wurzeln. Sie können Gefühle auslösen, die schwer in Worte zu fassen sind. Es können Erfahrungen entstehen, die den Alltag überschreiten. Und beide, Musik wie Religion, können Erfahrungen von Sinn und Orientierung ermöglichen, von Trost, Hoffnung und Heimat. Musik ist wie der Flügelschlag eines Engels, der uns berührt und die flüchtige Anwesenheit von etwas Größerem fühlen lässt, das uns über die Grenzen unserer Befangenheit in der Welt hinausträgt. So hat der Musikpsychologe Heiner Gembris die Spannung und den engen Zusammenhang von Musik und Religion benannt. Musik ist meine Religion. Das ist die Aussage eines Jugendlichen in einer Studie, die Maria Spüchiger zum Thema musikalische Biografie vor kurzem erstellt hat. Die aus der Schweiz stammende Musikwissenschaftlerin und Musikpsychologin der Frankfurter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst hat das musikalische Selbstkonzept von Menschen untersucht. Also die Frage, wie sich Menschen in Bezug auf Musik selbst einschätzen, was sie beispielsweise über ihren Musikgeschmack aussagen, ob sie sich für musikalisch halten oder wie Musik auf sie wirkt. Bei vielen Gesprächen hat Maria Spüchiger eine weitere Dimension festgestellt, die sie als spirituelle Komponente im musikalischen Selbstkonzept bezeichnet hat. Und dann eben auf einer neuen Ebene gefragt, ja, an was hängt denn eigentlich die Spiritualität heutiger Menschen, die nicht mehr religiös gebunden sind? Und dann kommt man eben wieder zu dieser Dimension der Tiefe oder des Unbedingten und merkt, ach so, bei einigen Menschen ist das in der Musik, bei anderen ist es aber vielleicht im Sport, bei Dritten ist es in der Natur, wenn sie bergsteigen und so weiter, wo sie dieses Unbedingte und Tiefe erleben. Die Dimension der Tiefe spielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Theologie des protestantischen Theologen Paul Tillich eine besondere Rolle. Tillich definiert Religion als ein Ergriffensein von dem, was uns unbedingt angeht. Für manche Menschen, so Maria Spüchiger, sei die Dimension der Tiefe in ihrer Nähe zur Musik zu finden. Also man will sagen damit, dass Musik eine tiefere Bedeutung hat, dass sie einen in eine andere Welt versetzen kann, dass sie auf einen wirkt, dass sie einem hilft, tröstet und so weiter. Wie aber lässt sich eine normale emotionale Situation von einer spirituellen, einer religiösen Dimension unterscheiden? Für Maria Spüchiger hat eine religiöse Erfahrung mehr mit einer bewussten Haltung zu tun, in der man den Zusammenhang, der über die eigene Persönlichkeit hinausgeht, auch kritisch und zuweilen auch mit Zweifeln reflektieren kann. Das Geistige, das kommt ja nicht einfach aus einem Mensch heraus, sondern da greift er zurück auf Bestände, die in der Kultur schon da sind. Und das ist immer schon mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Und das, meine ich, ist das Zusätzliche oder andere zum Emotionalen. Musik hat für viele Menschen einen hohen Stellenwert. Sie finden darin Bedeutung und Lebenssinn und manche regulieren religiöse Bedürfnisse über das Medium Musik. Dabei geht es allerdings nicht um eine bestimmte Musik. Du hast mich tausendmal belogen, du hast mich tausendmal verletzt. In der Musik hat Gott uns die Erinnerung an das Paradies gegeben. Hildegard von Bingen. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über Paradiesmusik von Bach bis A. Berg und mein Publikum hat natürlich an Alban Berg gedacht, der ja auch ein Violinkonzert dem Andenken eines Engels gewidmet hat, wo der berühmte Bachsche Choral »Es ist genug, so nimm her meinen Geist in deine Hände« zitiert wird. Harald Schröter-Wittke ist Musiker und Professor für praktische Theologie an der Universität Paderborn. Er ist überzeugt, dass man religiöse Erfahrungen bei jeder Musik machen kann. Bei Alban Berg genauso wie bei Andrea Berg. Aber ich habe gar nicht Alban Berg gespielt, sondern ich habe Andrea Berg gespielt. Und Andrea Berg hat eine CD gemacht, die heißt eben Paradies. Und du hast mich tausendmal belogen, diesen berühmten Song. Und bei Andrea Berg merkt man dieselbe Sehnsucht wie bei Alban Berg. So, und das ist aber ein theologisch brisanter Satz, weil wir theologisch glauben, Bach sei besser als Nicole und Alban sei besser als Andrea Berg. Aber das ist theologisch nicht zu halten. Das ist eben eine andere Kultur und ein anderer Gesang, aber die Sehnsucht, die drin vorkommt, das Lebensgefühl, was drin vorkommt, ist dasselbe. Welche Musik religiöse Erfahrungen auslösen kann, ist sehr individuell und hat ganz unterschiedliche Gründe. Die Sehnsucht der großen Fangemeinde von Andrea Berg nach einer Musik, die sie mitnimmt in eine andere Welt, erkennt der Theologe Harald Schröter-Wittke als deren Kultur an, auch wenn es nicht seine eigene ist. So, und wenn ich jetzt über Kirchenmusik nachdenke oder über Musik und Religion nachdenke, dann ist immer die Frage, ob in der Musik, die ich höre, genug Fremdheit drin ist, um sozusagen nicht zu versacken. Das kann ich bei Andrea Berg nicht beurteilen, weil ich die Kultur nicht kenne. Ich kann das bei Johann Sebastian Bach beurteilen. Nach den Kriterien, mit denen ich Bach beurteilen würde, würde ich bei Andrea Berg sagen, na, da erlebe ich aber nicht viel Fremdes. Das ist aber keine legitime Argumentation, sondern ich müsste den Andrea Berg-Fan befragen, was erlebst du da und welche Fremdheitserfahrungen machst du da? Und ich bin mir sicher, dass ein reflektierter Andrea Berg-Mensch mir plausibel machen könnte, dass er das so erlebt und warum er das so erlebt und er könnte es mir auch noch analysieren. Situationen und Orte für Klänge, die einem heilig sind, können ganz unterschiedlich sein. Für die einen ereignet sich die musikalische Erfüllung bei den Liedern im Fußballstadion, für andere beim Singen in einem Chor oder bei einem Rockkonzert, bei Orgelklängen in einer Kirche, beim Tanzen in einem Club, in einem buddhistischen Kloster oder bei einem Begräbnis. Jede Musik kann das ermöglichen. Das kann ein einzelnes akustisches Ereignis sein, was jemand dann als die Stelle lokalisiert und bestimmt, an dem ihm irgendetwas Religiöses aufgegangen ist. Das kann ein einzelner Gongschlag sein. Warum kann es nicht auch ein sehr einfach gestricktes Stück Unterhaltungsmusik sein? Fragt Rainer Bayreuther, Musikwissenschaftler an der Musikhochschule Freiburg und schränkt gleichzeitig ein. Nur kann man trotzdem Wege finden, es einzugrenzen, welche Musik von ihrer Machart, von ihrer Art und Weise, ein Erlebnis zu ermöglichen, günstiger und weniger günstig ist für die Art und Weise von religiösen Ereignissen. Und wenn das nun eine Musik ist, die unsere Vorstellung in einer sehr trivialen und oberflächlichen Weise, sagen wir, in menschlichen Gefühlen oder in irgendwelchen Alltagsdingen verharren lässt, dann kann man auch sehr klar sagen, das ist keine Musik, die offenbar besonders gut geeignet dafür ist, dass man mit ihr eine religiöse Erfahrung macht. Grundsätzlich kann aber alles zu einem Klang werden, der Menschen tief berührt. abhängig von bestimmten Situationen und Ereignissen, von der musikalischen Sozialisation, vom Musikgeschmack und natürlich von der Beschaffenheit der Musik. Es lässt sich nicht verallgemeinern, wann Musik mit einer religiösen Erfahrung verbunden wird, meint Rainer Bayreuther. Weil wir dann die Heiligkeit der Musik in die Musik selber verlagert hätten. Dann würde daraus ja nämlich unmittelbar folgen, okay, überall dort, wo ich das Weihnachtsoratorium aufführe, zwingt diese Musik ihre Hörer oder ihre Akteure dazu, irgendwie auch religiös zu empfinden. Und das stimmt ja offenkundig nicht. Wenn Sie dann meinen Banknachbar in der Kirche auch befragen würden und der sagt, nö, für mich war es ein wunderbares Stück Musik, aber religiöse Erfahrung habe ich damit keine gemacht, dann ist meine Annahme widerlegt. Jede Musik kann eine religiöse Erfahrung auslösen. Wir haben keinerlei Kriterien dafür, das Repertoire unserer musikalischen Erfahrungen irgendwie auf ein bestimmtes Segment, einen bestimmten Komponisten, eine bestimmte Zeit, in der die Musik entstanden ist, einzugrenzen und dann zu sagen, nur mit dieser Musik ist religiöse Erfahrung möglich. Musiker sind die Architekten des Himmels. Bobby McFerrin. Weder Ort noch Zeit, also weder ein bestimmter Raum noch ein besonderer Feiertag, noch besondere Texte können Musik als religiöse Musik bestimmen und automatisch religiöse Erfahrungen auslösen. Und da haben verschiedene Kulturen bevorzugte Wege gefunden, an denen sich eine religiöse Macht ihnen offenbart. Das ist kulturabhängig. Deshalb brauchen wir es gar nicht aufgeben, dass unsere Tradition geistlicher Musik von der Gregorianik über die Renaissance-Polyphonie und die großen barocken Werke bis in die Gegenwart, dass wir diese Tradition von Kirchenmusik irgendwie geringschätzen sollten. Das hat sich in unserer Kultur als bevorzugte Wege und Stellen herausgestellt, religiöse Erfahrungen zu machen. Deshalb glaube ich, können die christlichen Kirchen auch mit Recht ihre kirchenmusikalische Tradition weiter pflegen. Die müssen sie gar nicht über Bord werfen. Sie dürfen nur kein falsches Strukturelement daraus machen und sagen, das ist jetzt der exklusive Weg dahin, eine religiöse Erfahrung zu machen. Das ist er nicht, denn die Geschichte ist auch offen. Es entsteht ständig neue Musik, mit der Menschen auch weiter religiöse Erfahrungen machen können. Rainer Bayreuther plädiert deshalb für eine Offenheit von religiösen Erfahrungen, wodurch sie auch immer ausgelöst werden. Und auch für den Theologen Harald Schröter-Wittke ist klar, religiöse Musik ist nicht daran gebunden, dass diese Musik religiös sein will oder explizit religiös wäre. Musik wird religiös in der Rezeption. Als Religion entsteht sie in den Menschen, die diese Musik hören. Jazz ist meine Religion, so fühlte ich es als Kind. Ich wusste immer, dass es eine Musik der Freiheit und der Erhebung des Geistes ist. Der Jazz war für mich ein Zugang zu meiner wahren Natur, die jedermanns wahre Natur ist. Keiner von uns ist eindimensional, da gibt es so viele Möglichkeiten und Schichten in uns. Ich habe einfach die Musik gehört und den Körper verlassen. Der Körper ist ein Behältnis, in dem deine Seele reist. Charles Lloyd. Musik hat schon immer Angebote gemacht für Menschen in Situationen, in denen sie existenzielle Krisen durchstehen müssen. Musikalische Angebote, die genauso wie religiöse Angebote helfen können, Trost zu finden und Trauer, aber auch Schicksalsschläge und Angst zu bewältigen. Die Kraft der Musik auf die menschliche Emotion einzuwirken, so beschreibt es Marias Büchiger, hat wesentlich dazu beigetragen, Belastungen auszuhalten. In einer säkularisierten Gesellschaft, in der religiöse Institutionen wie Kirchen immer weniger angenommen werden, verschwinden religiöse Bedürfnisse nicht einfach, sie werden auf andere Bereiche übertragen. Die Dimension der Tiefe finden heute viele Menschen nicht in einem kirchlich geprägten Glauben, sondern in der Musik. Musik erfüllt religiöse Funktionen, gerade in Krisen. Die einst gemeinschaftlich zum Beispiel in religiösen Ritualen erlebten Gefühle werden heute vielfach individuell reguliert. Man findet Trost in der Musik statt im Gebet. Da ist eben die Musik ein Angebot. Die kann den Menschen durch solche Dinge hindurch begleiten, weil jeder hat ja seine musikalischen Bestände und Erinnerungen daran, was sie bei ihm bewirken, was sie ihm bedeuten, und auf die kann er zurückgreifen. Und das kann er bewusst machen, also auch wieder als Mittel der Kontrolle dann dieser emotionalen Situation, oder es kann auch wie ein Geschenk zu einem kommen. Bei existenziellen Grenzerfahrungen und belastenden Situationen wie Trauer, Verlust, Sterben und Tod neigen Menschen besonders dazu, religiöse Fragen zu stellen. Musik eignet sich, so erklärt es der Musikwissenschaftler Rainer Bayreuther, besonders in Situationen, in denen zum Beispiel tröstliche Worte Menschen nicht mehr erreichen können oder in denen Worte mit einer bestimmten religiösen Intention nicht erwünscht sind. Musik scheint für manche im Sinne einer wertfreien Bewältigung besser zu passen als zum Beispiel eine christliche Antwort. Rainer Bayreuther erinnert an die jahrhundertelange Kultur, bei Begräbnissen Musik zu machen. Musik sei gerade hier ein bevorzugtes Medium. Es passt eben in diese Situation, wo der Mensch nach dem Religiösen, nach Gott fragt, besser als irgendein anderes Medium. Deshalb greifen die Menschen in solchen Situationen zur Musik. Goodbye. Jean, no, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself, but those around you. Ein Popsong von Elton John, gesungen in einem der traditionsreichsten englischen Sakralbauten, der Westminster Abbey, gewidmet der verstorbenen Prinzessin Diana anlässlich ihrer Beisetzung Anfang September 1997. Der Text steckt voller religiöser und auch ästhetischer Symbole wie etwa Kerze, Rose, Kind, Himmel, Schmerz, Herz oder Gold. Musik stellt hier eine gemeinsame Empfindung und ein kollektives Gefühl her. Und zwar dann, vermutet Marias Büchiger, wenn Menschen in säkularisierten Gesellschaften die Worte fehlen, weil religiös gebundene Formulierungen ihre Kraft verloren haben. Musik holt Menschen mit ihren Gefühlen ab, bringt sie zusammen und hilft, schreckliche Erlebnisse miteinander zu teilen und zu tragen. Vor allem auch dann, wenn sich Musik und Religion miteinander in Ritualen verbinden. Man muss dann wieder heil werden. Der Begriff des Heiligen oder des Heilseins. Also wenn man einen Menschen verliert, der einem nahe steht oder der eine hohe Bedeutung hatte, dann verliert man auch etwas von sich. Oder das ist wieder mit diesem Identitätsthema verbunden. Es geht etwas weg und das ist schwer zu bewältigen. Das hat eine gewisse Bedrohlichkeit. Dann kann die Musik helfen, das wieder ganz zu machen, und dann hat es eben auch etwas mit Heilsein zu tun. Die Berührung zwischen Gott und der Seele ist Musik. Bettina von Arnim. Das Trauern, das Sterben ist ein Prozess, der immer schon zu allen Zeiten, in allen Kulturen mit Musik zu tun hatte, und so ist es vielleicht für den einen oder anderen überraschend auch mit der Popmusik. Musik und Emotionen, das ist das Arbeitsfeld für den Musikpsychologen Ralf von Appen von der Universität Gießen. Er hat sich mit dem Thema Musik für den Ernstfall vor allem in der Popmusik beschäftigt. Er schlägt vor, bei der eigenen Auseinandersetzung mit Tod und Trauer nicht auf den Kanon von wenigen Standardwerken zurückzugreifen. Weil diese Stücke, die auf jeder Trauerfeier laufen, wie vielleicht auch mittlerweile Der Weg von Herbert Grönemeyer. Wir waren verschworen, füreinander gestorben, haben den Regen geboren, uns Vertrauen geliehen. Oder Tears in Heaven von Eric Clapton. Would you know my name? If my soul. Dass die schon wieder an Bedeutung verlieren, weil sie nichts Persönliches, keinen persönlichen Bezug mehr wirklich zu dem Verstorbenen und zum Trauernden haben, sondern allgemeingut sind, was man schon so oft gehört hat, dass man kaum noch eine Reaktion zeigt. Auch in den Texten stecken nach Ralf von Appen Botschaften, die helfen können, Trauer zu bewältigen, weil sie es ermöglichen, sich mit der eigenen Situation zu identifizieren. Hier genügen Schlüsselbegriffe, eigene Gedanken auszulösen. Wenn es eine Musik schaffe, den Ton zu treffen, dann seien Hörerinnen und Hörer in ihrer jeweiligen Situation bereit, sich darauf einzulassen, weil jeder seine eigenen persönlichen Erlebnisse damit erleben kann. Jede Musik kommt von Gott, war der Country-Musiker Johnny Cash überzeugt. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Einer der wenigen Musiker, so Ralph von Appen, die sich mit dem eigenen Tod auseinandersetzten. Auf dem Album Ain't No Grave hat Johnny Cash den Prozess seines eigenen Sterbens öffentlich gemacht. 4 Jahre vor seinem Tod wurde eine Erkrankung des Nervensystems festgestellt. Er litt unter starker Atemnot, saß zuletzt im Rollstuhl und immer wenn es ging, nahm er Songs auf. Meist alte Lieder, die im Zusammenhang mit dem Thema Tod und Abschied eine neue Bedeutung bekamen. Johnny Cash starb im Jahr 2003. Seine letzten Aufnahmen wurden erst 7 Jahre später veröffentlicht. Ein Album über das Sterben und den Tod. Für Johnny Cash wurde die Musik zu einem Ventil, die leidvollen Emotionen nicht zu verdrängen. Sodass viele verschiedene Dimensionen des Themas angesprochen werden auf diesem letzten Album. Vom ersten Song, der den Tod verdrängt und der einen Menschen zeigt, der es nicht wahrhaben möchte und der absolut nicht bereit ist zu sterben. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Bis hin zum letzten Song, Aloha He, der einfach so ausgeglichen, zufrieden und glücklich klingt, dass man sich nur wünschen kann, so befriedigt selber sterben zu können oder wenn man mit anderen zu tun hat, die sterben, dass die so einen eigenen Frieden gefunden haben. As long it glided through the trees. Johnny Cash, so Ralph von Appen, beschreibt nicht, wie ein schöner Tod aussehen könnte, sondern er macht ihn ästhetisch erfahrbar. Eine paradiesisch friedliche Sphäre ohne Dissonanzen und Trübungen, in der alles seinen Sinn zu haben scheint und seine endgültige Bestimmung findet. Es ist spät geworden für die Welt. Und wenn es mir gelingt, Leute zu neuen Ebenen des Friedens und des Verstehens zu erheben, so denke ich, dass mein Leben als spiritueller Künstler lebenswert gewesen ist. Albert Eiler. Auch ein Song der Toten Hosen, 2002 erschienen auf dem Album Auswärtsspiel, zeigt, wie hilfreich und intensiv Musik in Zeiten der Trauer sein kann. Ralph von Appen demonstriert dies anhand der Musik. Campino, Sänger der Toten Hosen, trauert im Song nur zu Besuch am Grab seiner Mutter. Immer wenn ich dich besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Im Falle der Toten Hosen ist es eben offensichtlich, worum es geht. Es war vielen Leuten noch nicht bekannt. Von einer Band, wo viele Leute vielleicht nicht vermuten, dass die dieses Thema behandeln, musikalisch dann auch ganz anders umgesetzt. Deswegen hat mich das interessiert. Wirklich geht. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn sie dir nicht gefallen, stör dich nicht weiter. Dann fand ich interessant, dass da so ein Widerspruch zu beobachten ist zwischen dem Text, der sehr gefasst klingt, der von Trauer gar nicht spricht, der nicht klagt, der nicht jammert, der mit vielen positiven Worten wie Blumen, gern, hell, freundlich arbeitet, wie doch dann an dieser Stelle, wie dann doch so eine Körnung in der Stimme auftritt, wie fast geschrien wird, dass also die Stimme und die Art des Singens etwas anderes sagt als der Text, weil der Text keinerlei Anlass dafür gibt, zu so einem emotionalen Ausbruch, der aber in der Musik offensichtlich da ist. Und so rede ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wäre, so als hätten wir jede Menge Zeit. manchmal weinst, bis die Sonne scheint. Das ist einfach eine Ebene, die man mit Worten allein nicht rüberbringen kann. Das ist eben die Qualität der Musik, da viele Parameter zusammenzubringen, die miteinander eben auch im Kontrast stehen können, sodass jeder eben, das ist eine der Leerstellen, die ich gemeint habe, dass jeder seine eigene Deutung finden kann. Was passiert da eigentlich? Einer ist der hin und her gerissen zwischen sich selber einzureden, dass er ruhig ist, dann bricht aber die Emotion aus ihm heraus, oder was geht da vor? Wie würde ich mich fühlen? Und dein Garten, es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. So red ich mit dir wie immer, und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit. Ganz auffallend finde ich beispielsweise dieses Ende. Das Stück war die ganze Zeit über in C-Moll, und dann ist der allerletzte Ton, der noch erklingt nach den Worten, du kannst dich ja kümmern, dass die Sonne scheint, eben ein C-Dur-Akkord mit einem E statt einem S, wodurch eben auch musikalisch dann versinnbildlicht wird, es wird besser werden, es gibt Hoffnung, die Sonne wird wieder scheinen. Dass sie wieder scheint. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens, Folge 24. Gibt es heilige Klänge? Musik und Spiritualität von Volker Bernius. Unter funkkolleg.de können Sie alle bisherigen Sendungen des Funkkollegs als Podcast nachhören. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Die Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen für alle die, die mehr wissen wollen. Außerdem gibt es dort erste Angaben zur Präsenzklausur im Juni 2012. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich, und ab Mai wird im gleichen Verlag der Ergebnisband mit den Manuskripten der Sendungen erhältlich sein. Alle Sendungen des Funkkollegs sind nach den jeweiligen Sendungen auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen dazu gibt es beim Hörertelefon unter 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.